Sonn ich warm, auch spät Sommernachmittag. Und ich schlängel mich träge durch die Reihen meines kleinen Lieblings-Discount-Supermarkts vorbei an Hackfleisch und an frischen Innereien. Dabei suche ich nichts Bestimmtes, bin wohl aus Langeweile hier, da plötzlich kommt was in meine Sicht. Ungläubig reibe ich mir die Augen und schaue noch einmal. Tatsächlich, das gibt es ja wohl nicht. Ein paar Meter weiter steht mitten im Gang eine Palette nicht mal fertig ausgepackt. Deren Ladung zieht mich fest in ihren Bann, wie das Leuchten eines magischen Smaragds. Und ich renne ihr entgegen, stoße Kinderwagen um. Mütter schreien, egal, ich muss da jetzt hin. Bis ich dann endlich mehrere Kollisionen später am Ziel all meiner Wünsche bin. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. So berühre ich voller Ehrfurcht mit zittriger Hand mein für dieses Jahr erstes Paket. Dieser aus feinster Massenproduktion stammender kulinarischen Spezialität. Zwar fehlt die obligatorische Oblate und der Preis ist unverschämt, doch hab ich heute wirklich eine Wahl. Zum Höhepunkt des Jahres gehört nun einmal dieses alte Konsumritual. Durch all die Leute bahne ich mir dann Richtung Kasse in feierlichem Schritt. Wie in Trance meinen Weg und bekomme deshalb auch von der alten Dame hinter mir nichts mit. Die fuchtelt wild mit ihrem Gehstock, brüllt Wut in Brand herum, wiegelt Kassiererinnen gegen mich auf. Wohl ein Opfer meines Sprints, doch das lässt mich völlig kalt. Ich gehe weiter, reagiere nicht darauf, denn heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. Den Tumult hinter mir lassend, ohne weiteren Zwischenfall und fröhlich pfeifend erreiche ich dann Kasse 2 und ich stelle mich die Beute in der Hand in der immer gleichen, immer langen Schlange an. So warte ich Minuten, rücke Schritt um Schritt nach vorn. Ja, gleich hab ich es geschafft. Doch dann merke ich, die 28 Grad hier im Raum haben die Schokoglasur dahin gerafft. Also raus aus der Schlange und wieder zurück. Jetzt gilt's zu retten, was noch zu retten ist. Für solch einen Fall habe ich stets nen Plan B, denn in diesen Fragen bin ich Spezialist. Vorbei an gestressten Rentnern, ganz bis hinten durch und in der Tiefkühltheke gewühlt. So steh ich ne Minute später wieder vorn, durch zwei Thunfischpizzas alles gut gekühlt. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Lebkuchen sind da. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. Ein kleiner Sprung über ein weinendes Kind, das auf dem Boden liegt, nach Süßigkeiten giert. Und schon lasse ich den Laden hinter mir, das läuft ja heute alles wie geschmiert. Und so kann ich dann behaupten, dass ich ohne zu übertreiben auf der Sonnenseite des Lebens endlich steh. Weil ich 107 Tage vom heiligen Fest mit meinem Lebkuchen spazieren geh. Zu Hause angekommen, erklär ich voller Stolz, mit geschwellter Brust in feierlichem Ton, was es mit dem Backwerk in meinen Händen auf sich hat. Doch ich ernte damit nur Spott und Hohn, während sie sich lustig machen über mich und meinen Spleen und mir raten, dass ich zum Psychiater soll. Schlagen sie sich gierig und ganz ungeniert ihre Bäuche mit dem Lebkuchen voll. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen sind da. Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr. Die ersten Lebkuchen. Die ersten Lebkuchen. Die ersten Lebkuchen sind da.